Endlich Krieg! Yeah! Lange mussten wir warten. Alle Krieg lieben. Yeah! Hören wir hierzu einige Stimmen. Hallo, ich bin Sabine Mustermann. Sie kennen mich aus diversen Anzeigen aus der Kleidung. Ich hab einen Witz gemacht. Das heißt eigentlich Zeitung. Ich hab dann aber Kleidung gesagt, weil das ist ja dann der Witz dran. Ja. Sabine, bitte. Achso, ja. Krieg ist toll. Hi Kinder, ich bin Vasco, der Gamer. Ihr kennt mich vielleicht aus dem Geschichtsunterricht. Ich bin in echt aber noch cooler. Aber im Spiel bin ich Transvestit. Universität. Wie? Nee. Kinder. Krieg. Ich mein, cool, oder? Ne? Die ganze Welt steht hinter uns. Hey, und lacht uns aus. Was? Na egal. Sehen Sie beeindruckend Skimo-Match aus 7 Kameraeinstellungen. Mit Zeitlupenfunktion wahlweise auch schwarz-weiß für den Nostalgiefaktor. Kaufen Sie sich jetzt wieder Olumbo zum Einsteigerpreis von 29 Euro und erhalten Sie einen praktischen Organizer, der aussieht wie die echten, mit ohne brauchbare Funktionen. Krieg jetzt live mit Wiederholung World. Schauen Sie den Guten zu, wie Sie die Bösen hauen. Und bald im Handel unschuldige Opfer Sammelkarten zum Sammeln und Tauschen mit deinen Freunden. Endlich Krieg. Hunderttausende werden sterben und sie sind live dabei. Essen Sie Smacky S'mores. Hallo Leute, kennt mich, ich bin Hahn. Hip Hop Amerikaner, will mich jetzt schlagen. Aber rap ich doch nur ein bisschen die Kacke auf Deutsch. Hab jeden Sinn aus dem Text komplett verscheucht. Bin von Anfang an bei Paper Chain dabei. Mich kann keiner vertreiben, auch nicht die Weltpolizei. Ich komme friedlich meine Texte auf den Beat im Gegensatz zu W. Der will total im Krieg. Also sag ich euch, make love not war. Hört Paper Chain, denn das ist Hardcore. Das war's von Hagen, dem absoluten Main. Nun kommt der Phantomschmerz, kannst du mal sehen. Yo, Hagen, das ist richtig, da bin ich auch schon. Na, dann wundert ihr euch, das ist ja die Synchron. Wir wollen ja, dass ihr mich versteht, damit ihr auch wisst, was mit mir so geht. Aber nichts, desto trotz, hört euch an, wie ich im Original mod. Das riecht ja echt mehr als Drogen. Wir sind die Aktien der Blöden, Verrückten und Krachen. Greift uns auch an, da ist ein Platz zum Lachen. Klar, wir können nichts tun bei Krieg und so weiter. Find das Ganze auch nicht unbedingt Zeit. Aber was soll man denn machen? Trauen hilft auch nichts. Also lachen wir George aus, denn der Typ ist ein Witz. So, ganz früher, ganz sicher, das Teil hier wird genäht. Lass Mike in einen Saftage, Hand auf den Schritt. Nur her. Ich hab Zweifel diese Hände, mach mich nicht Sorgen, sonst ist Ende Gelände. Ey Josh, du nennst nur eigentlich diese Schlampe, die da hängt an deiner dummen Lampe. Ich nenne sie Dummheit, du bist nicht jeden Sau im Krieg, nein du dummes Stück, du willst einfach nur Krieg. Ich sag dir eins, komm einmal hier vorbei und schon ist Ende mit deiner Weltpolizei. Geh zu Papa, stupid, white man, sollst rennen, es hast du gern. Sag da, Arsch! Ich kenne mich schon seit zwei, ging ja einige Zeit, seitdem an mir vorbei. Egal, da bin ich, das ist die Hauptsache. Ey, Lan hat einen Chef, dass ich nicht lache. Ich glaub, der Typ hat ein ernsthaftes Problem. Soll ich vielleicht mal mit meinen Jungs vorbeigehen? Soll ich mal Mutter fragen oder vielleicht auch die anderen? Ey, ist kein Problem, wir würden's gleich los machen. Na, hör gut zu, pass auf, du Fisch. Jetzt mal ganz ehrlich, ich hasse dich. Das gleiche gilt wohl auch für dein kleines Tippi-Hündchen. Toni bleibt durch die Welt, auch den sollte man lösen. Noch ein Schluck aus dem Teil hier. Kluck, kluck, jetzt seh es ganz genau. Jetzt kommt die Luft. Es ist ein Pärchen aus der Asus-Gate nach. Wir rocken über Cheats, zwar nicht zu knapp. Vom Brocken über Storten rüber nach Shoreside. Und die ganze Stadt schreit, ihr seid unser Highlight. Der sagt, kann ich rappen? Der singen kann, also bitte jetzt, echt, ja? Hello. Also der Track ist ja komplett scheiße abgemischt, ne? Das ist echt ein Witz. Ich weiß gar nicht, was die sich dabei denken. Die wollen wahrscheinlich dann so einen auf, ja, das war Absicht und so machen, ne? Ey, total bescheuert, wirklich. Ihr habt hier ein Wort verstanden, ne? Ey, der nuschelt, das gibt's gar nicht, wie der nuschelt. Echt, zum Kotzen. Aber eins muss man sagen, der Beat war cool. Und schuld an all dem, wie immer. Der Unruheherrscher. Wie immer, alle auf die kleinen, dicken mit Brille. Naja, eigentlich bin ich ja gar nicht so klein und dick. Naja, gut, der Bauch etwas, aber ja. Mit Brille, jo, manchmal, Teilzeitbrillenträger halt. Aber ansonsten ganz klar, immer auf die kleinen, dicken mit Brille. Paper Jam 9, Leute! Wenn ihr das hier hören könnt, habt ihr es geschafft. Ihr hört Paper Jam 9. Herzlichen Glückwunsch. Und weil wir gerade aktuell wieder sind, schier voll den Krieg thematisiert haben, jetzt das Teil schon fast einen Monat früher bedeutet als sonst, ist das nicht wundervoll? Aber scheiß teuer für die USA. Ich weiß nicht, ob sie das nochmal leisten könnten. Ganzer Krieg, um Paperchamp früher zu bekommen, das geht ganz schön ins Geld auf Dauer, wisst ihr? So, und weil wir toll sind, haben wir dann eigentlich voll quietscht gerade so. So. Wollte ich nur kurz anmerken. Ja, so und weil wir toll sind, haben wir auch gleich mal einen Track aufgenommen, wie ihr sehen bzw. hören konntet. Eigentlich sollte Johnny Bockmist noch mit dabei sein, aber der gute Mann hat da gerade was anderes zu reden. Ja, aber keine Angst, den bekommen wir trotzdem aufs Ohr und Drum mit seinem neuen Track, Geld, den er übrigens mit Later aufgenommen hat. Warte, ich musste nur schlucken, weil da war ein bisschen viel Mund jetzt. Und viel Reden passiert. Ihr habt ja Verständnis für, bestimmt. Also, jetzt, das bekommen wir gleich mit erstmal eine kleine Übersicht über die aktuelle Show am Max Unruhe-Herd. Ihr hört Paper Unruhe Show mit dem Unruhe-Herd. Und das gibt's diese Sendung. Es ist Krieg, Pressversager wollt es, so ein Gehirn wie ein Team. Niedriges Niveau, also zeigen wir unsere Wut. Widerstand per MP3, Antikriegslieder sind diesmal dabei. Hagen, Phantomschmerz und der Rest der Crew haben sich versammelt, schau nicht und tätig zu. Selbst der Moped Club Bumba, da hat angerufen. Raiden und Payne sind bei Übernahmeversuch. Luisa steht allein im Regen, denn ihr fehlt das U. Wir haben uns drum gekümmert, trotz schon Stapel U. Nun geht's los, Johnny Bockmist geht ans Mic. Later ist auch schon da, jetzt wird's aber Zeit. Gib mir Sofort dein Geld. Ich hab grad keins. Gib mir doch deins. Ich will nur Cash und Checks. Handy und Sex. Zu Beat und Raps. Tag. LATER. Wer? Wa, LATER. Ja. brauch mehr Pads als Gates, mehr Gold, safe im Safe. Kein Beef mehr mit der Bank, zwei Keys, Weed für Spliffs und Blunts. Studios, in denen ich Bomben schmeiß, zwei Identitäten und Content in der Schweiz. Wohnungen in NY und London, Berlin, Paris, Amsterdam und Hongkong. Ich beeil mich, Zeit ist Geld, later will Dough für Reisen um die Welt. Will monatlich 12.000 netto, ich konzentriere mich auf meinen Cashflow, weil ich wie Simon Comedy bin. Ich will Dough für Wallabies und Tims, will Cash mit meiner Family. Steig aus dem Benzi, greif mir den Henny. Sofort dein Geld. Ich hab grad kein. Gib mir doch deins. Ich will nur Cash und Checks. Handy und Sex. Ja, ich seh scheiße aus, bin scheiße drauf, aber reiße aus. Also rück bitte jetzt die Scheine raus. Ich komm und fick dich und deine Kleine auch. Ich frag mich, wie kann das eigentlich krasser sein? Gib mir bitte Samoan für Doppelbuste Rhymes. Walk mir, trock dich mit dem Mastermind. Gib's back dein Cash, du bist grad allein. Bleib ruhig, lass dich ausnehmen. Es tut nur weh, wenn du dich willst. Es ist auch gleich vorbei, wie? Mehr hast du gerade nicht dabei, das reicht doch nie für uns drei. Gib dir eine Stunde Zeit, bring uns der Weg vorbei. Sonst war das dein letzter Tag. Ficker, check das ab, hast eben Pech gehabt. Oh, was macht denn der Drecksack da? Er fickt und blüppt dich auf den 60er. Bock mit deiner Tee und Respekt. Speck. Fuck, Bitch, ja, wir gehen dir nicht weg. Speck. Ich box dich, wenn du die Ete versteckst. Du hast Chicks und wir gehen immer mit. Weil wir die Stimmung lieben, chillen wir breit in Limousinen. Du kannst diese Kämpflos lieben oder Haus mit Pimpe dienen. Wir lassen Dicken raushängen. Ihr zu dem Beat, jetzt mal alle bitte bouncen. Bling, bling, bock mit Dr. King, ping. Gib uns entweder die Kohle oder wir töten die Bling, bling. Sofort dein Geld. Ich hab grad kein. Gib mir doch deins. Ich will nur Cash und Checks. Cash und Checks. Handy und Sex. Speed and Rest. Gib mir sofort dein Geld. Ich hab grad kein. Gib mir doch deins. Ich will nur Cash und Checks. Handy und Sex. Speed and Rest. Nervliche Probleme und es ist ich nicht mehr hier. Ich habe so ein Krematorium-Service hier in Lusthausen. Na, da wohnt auch so ein alter Knacker in Fleisch, den hohen Krämer. Das habe ich eigentlich schon fünfmal angerufen und es macht unglaublich Spaß. Ich werde noch mindestens 713,8 Mal anrufen. Tschüss. Ruft uns an. 0-12-12-5-419-74-170. Make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, make love, 2 im Leben des Mannes, der sich für den Erlöser hält. Mit Antiterror und Entwaffnung der bösen Welt. Und sie beginnt erst jetzt, die Kette von Angriffskriegen. Natürlich nur zur Vorbeugung und dauerhaften Frieden. Es gibt noch einige Staaten, die auf ihren Peiniger warten. Der Häuptling der Piraten ähnelt eher einem Primaten. Die Frage ist nur, wer ist als nächstes dran? Für alle, die auf Krieg stehen, vielleicht check ich es dann. Geh doch lieber mal hin und lindert die Qual. Und zwar genauso, als hätten die Kinder die Wahl. Denn am Ende sind nur sie die armen Leidtragenden, die nichts mit Streit und Fahrenheit zu tun habenden. Es macht mich krank und ich mache mir den Kopf wie ein Blöder. Und in diesem Punkt gibt es mal wieder Props an Schröder. Und Gott sei Dank haben wir keine Republik Stoiber und Merkel oder irgendwelche anderen Kriegstreiber. In diesen Zeiten bin ich froh, dass ich mal Zivi war. Jetzt mache ich anstatt Bomben höchstens ein Graffiti klar. Und kein Lied gegen den Krieg ist eins zu viel, denn kein Opfer steht wieder auf wie in einem Spiel. Das ist unser Anti-Kriegsdemo, Anti-Kriegsdemo, Anti-Kriegsdemo. Das ist unsere Anti-Kriegsdemonstration, unser Anti-Kriegsdemo, Anti-Kriegsdemo, Anti-Kriegsdemo. Das ist unsere Anti-Kriegsdemonstration. Krieg führen heißt bei Bush jetzt kämpfen für den Weltfrieden. So kann man noch ein wenig einfacher den Held spielen. Sollen wir ihm und seinen Kumpanen das Händchen geben? Für weitere unnötig geopferte Menschenleben? Augen zu und durch, ist es eh schon zu spät? In diesem Fall bin ich viel lieber für den Sonderweg. Ich raste nicht, Mann, ohne Grund richte dir Schaden an. Was ist mit Nordkorea, Indien und Pakistan? Terror und Krieg werden zunehmen, statt umgekehrt. Ihr scheißt auf die Meinung des Volkes, wenn es sich wehrt. Weil jedes Thema ja schon immer schön zu reden war. Benutzt ihr eure Schwarz-Weiß-Freund-Feind-Schemata. Ich geh mit Freunden überall hin und ich mit Hass in den Tod. Sie kämpfen für Geld, andere für Wasser und Brot. Dies ist kein anti-amerikanisches Lied. Seht es eher als Warnung vor jedem tragischen Krieg. Das ist unser Anti-Kriegsdemo, Anti-Kriegsdemo, Anti-Kriegsdemo. Das ist unsere Anti-Kriegsdemonstration. Unser Anti-Kriegsdemo, Anti-Kriegsdemo, Anti-Kriegsdemo. Das ist unsere Anti-Kriegsdemonstration. Nenne mich ruhig einen Träumer wie John Lennon. Auch wenn Häuser brennen und Menschen davonrennen. Und unterstelle mir, ich wäre zu emotional. Findest das, was wir hier machen und unser Demo banal. Der ganze Krieg ist eh weit weg und bleibt nur regional. Ist deinem Ego egal und heute eben normal. Und ebenso klar, wir sind ja völlig sicher hier. Das ist alles nicht mein Bier, was ich nicht kapier. Und was höre ich da, man kann es eh nicht vermeiden. So geht die ganze Scheiße schon seit ewigen Zeiten. Ihr geht über Leichen auf der Jagd nach dem schwarzen Gold. Und zwar so schnell, dass ihr auf die UN nicht warten wollt. Denn es könnte ja sein, dass die eh schon fragwürdige moralische Grundlage plötzlich enttarnt wird als zusammengeschusterte Halbwahrheit aus den Füllfederhaltern von persönlich-politischen Beratern wiederum auf der Jagd nach der nächsten gewonnenen Wahl. Sonst ist euch alles egal. Das ist unser Anti-Kriegsdemo, Anti-Kriegsdemo, Anti-Kriegsdemo. Das ist unsere Anti-Kriegsdemonstration. Unser Anti-Kriegsdemo, Anti-Kriegsdemo, Anti-Kriegsdemo. Das ist unsere Anti-Kriegsdemonstration. Und jetzt die 1 Million Dollar Frage, Mr. Bush. Welches Land würden Sie am liebsten angreifen? A, B, oder D. Ich würde gern alle nehmen, es wäre mir angenehm. Und in meinem Sonnensystem wird mir keiner unbequem. Langsam Zeit, unseren Planeten zu befreien. Und bist du nicht dabei, dann ist Amerika dein Fall. Yeah. Schick die Bombe über Bagdad, lass sie spüren, wer hier die Macht hat. Tötet Frauen und auch die Kinder und setzt den ganzen Osten schachmatt. Schick die Bombe über Bagdad, lass sie spüren, wer hier die Kraft hat. Schick ne Fahne in den Sand, damit sie wissen, wer sie platt macht. Damit sie wissen, wer sie platt steht hinter mir, mich haben doch eh alle gewählt. Ganz Amerika will Krieg, denn unser Land braucht doch das Öl. Und darauf läuft es auch hinaus, das ist seit Jahren schon geplant. Wir sind die Weltmacht Nummer 1, zieh dich nicht mit uns an. Jetzt wird es langsam Zeit, unseren Planeten zu befreien. Und bist du nicht dabei, dann ist Amerika dein Feind. Yeah. Schick die Bombe über Bagdad, lass sie spüren, wer hier die Macht hat. Tötet Frauen und auch die Kinder und setzt den ganzen Osten schachmatt. Schick die Bombe über Bagdad, lass sie spüren, wer hier die Kraft hat. Schick ne Fahne in den Sand, damit sie wissen, wer sie platt macht. Damit sie wissen, wer sie platt macht. Anspruch mit Bomben über Bagdad. Aufmerksam hören ist aufgefallen, dass ich den Track schon mal gespielt habe, aber das passt gerade so gut, ne? Jo, normalerweise bekommt ihr natürlich nur neueste Ware angeboten, hier versprochen. So wie zum Beispiel Zucker und Eisblume. Davor mit ihrem Track Anti-Kriegs-Demo. Von denen hören wir nachher auch noch was. Langsamer sprechen, junger Mann, du hast Zeit. Also, was ich auch mal erwähnen muss. Unser Gästebuch füllt sich langsam recht gut. Ihr scheint Gefallen daran gefunden zu haben. Wer auch der Sucht erhalten will, geht bitte auf www.paperchamps.devu. Einer unserer Gästebuchfüller namens Hege bzw. PCA-Leser, ihr wisst schon, PCA, das pakistanische Christenalbum. Jedenfalls der gute Junge, der wiederum auch manchmal Schoß genannt werden will, was übrigens J-O-S geschrieben wird mit weichen schön, natürlich. Ohne, ja. Ja, egal. Ja, ja, es klappt gerade. Ich hab mich hier verfangen. Ich werde ein bisschen Musik spielen. Dankeschön. Jedenfalls dieser Schuss hat vorhin bei unserem Callcenter angerufen. Ihr habt den bestimmt mehrmals gehört schon. Warum ich euch das erzähle, weil ich auch nicht dabei war. Also ungefähr so, wie Georgie gerade nach ein bisschen Krieg ist. Stopp-Push. Demonstration gegen den Irakkrieg. Demonstration gegen den Irakkrieg. Demonstration gegen den Irakkrieg. Krieg, Krieg, Krieg, Krieg, Krieg. Bitte, bitte, bitte keinen Krieg und keinen Mördertrieb. Frieden muss herrschen auf diesem Planeten. Wir alle müssen die Liebe erstreben. Bitte, bitte, bitte keinen Krieg und keinen Mördertrieb. Frieden muss herrschen auf diesem Planeten. Wir alle müssen die Liebe erstreben. Der Mütterseele zu für ihr Vaterland. In den von Politikern gewollten Kampf sind hier nicht die Mütter, wie sie ja alle weinen. Einige aus Trauer, aber Stolz kann auch erscheinen. Weil die Mütter blind sind, denn sie werden blind gemacht von ihrem Regime, von der Babylon. Warum sind wir blind? Also mal nachgedacht. Babylon ist ein Grund der Blindheit verursacht. Denn wenn alle Liebe dem anderen zeigen, dann werden Babylon vom Beten schweigen. Es werden der Töne die Liebe steigen. Meine Soldaten wir verlieren das Tageslicht. Das Ende ist des Krieges Gesicht. Bitte, bitte, kein Krieg und keine Mörderkrieg. Friede muss herrschen auf diesem Planeten. Wir alle müssen die Liebe erstreben. Also erhebt euch gegen Babylon. So viele Tränen in jeder Nation. Heute wieder Weltkriegssituation. Ich hoffe doch nicht, denn sie naht schon. Oder besser gesagt, sie ist vielleicht schon da. Kann man sie verhindern, weiß das einer. Der einzige Weg, das herauszufinden. Wir müssen den Weg der Liebe finden. Wenn wir den beschreiten, wird uns klar, dass so viel Elend auf der Welt um uns war. Bitte keinen Krieg und keine Mördertrieb. Frieden muss herrschen auf diesem Planeten. Wir alle müssen die Liebe erstreben. Bitte, bitte, bitte keinen Krieg und keine Mördertrieb. Frieden muss herrschen auf diesem Planeten. Wir alle müssen die Liebe erstreben. Bitte, bitte keinen Krieg und keine Mördertrieb. Frieden muss herrschen auf diesem Planeten. Wir alle müssen die Liebe erstreben, erstreben, erstreben. Oh ja, ja, Volksjanik, Mann, nur für dich, oh ja, ja. Keinen Krieg, wir wollen keinen Krieg, oh nein, nein, nein. Vor wenigen Minuten. Cold Red, ich bin wieder zurück. DJ Rain, ich bin aus meinem Grab wieder auferstanden. Ich konnte lange, lange Zeit nachdenken. Nachdenken über die Zukunft von Paper Jam, die dir unterliegt. Doch bald wirst du nicht mehr an diesem Weltmonopol weiterarbeiten können. Nein. Ich, DJ Rain, werde es übernehmen. Ich und mein Kumpel Major Pain. Unruhe herrscht. Du wirst noch von mir hören. Aber dann wirst du nichts mehr hören können. Hören Sie dazu nur einen Kommentar von einem laufenden Kind. Hallo, ich bin ein laufendes Kind und ich laufe gerade durch die Stadt und... Huch! Ah! Autsch! Yeah, Staffel mit dem üblichen Battle-Scheiß. Mr. Two-Saw an den Cuts und Beats und Cheesy am Sound. Ey yo, mit mir musst du rechnen. Und danach zwei Jahre hier im Breaker. Rechne mit Brüchen, wenn die drei hier einmarschieren. Hip-Hop Connects Volume 1, die dritte Splash-Compilation. Beweis nur Rap ist Todes für das Rap-Sombination. Footstracks gestorben, muss im Sinne um Sex. Battle und Party-Fluss, jedoch diesen Kuh siehst mal Leichen als Harley aus mein Liege Leichenschädling wie Producer von Tupac Shakur. Für Rap hast du Schlagaktur. Es stirbt aus die Mutter Natur. Ab jetzt bewach ich Hades, da jeder einmal sterben muss. Wie auf ersten Kuss wartest du auf diesen Cerberus. Ein Teil von Bermuda Dreieck schreibt hier mit Medusenweitblick. Und ganze Kuhs lösen sich auf wie Leichen. Ich schreib vogelfrei geflügelte Worte und flieg auf Beats. Wie soll dich erbeben, wenn mein höchstes Ziel die Deepness ist? Hab GC und einen im Rücken, wir haben eine schwere Last zu tragen. Fat Bitch, Katzen, Rhymes und Buckel, pack nicht mal einen Lastkraftwagen. Ja, ja, ja, du wartest hier auf ersten Kuss auf diesen Cerberus, auch wenn ihr keine versteht. Der Phil ist süchtig nach dem Alphabet, denn nicht umsonst kommt für DEF das ABC. Ja, ja, ja, du wartest hier auf ersten Kuss auf diesen Cerberus, auch wenn ihr keine versteht. Mr. Tucson mischt das Mixer, der trifft auf wie Kartenspieler. Drum heißt Beef mit ihm, Terror wie Al-Qaida. Ich habe Arachnophobie, drum battle ich Rapper. Ich spiel doch Wert, ich bin Netze herstellen, die aus Texten mitziehen. Sind ausgeprägt wie Spinnentasten, bis sie hören und sehen. Vergeht der Front zu schwarzen, bitte machen Stages, wenn es hinterlassen. Auch wenn ich mich nicht bewege, weil ich auf festen Füßen stehe. Wenn wir das Limit übergehen, wie Hacker sperren ins System. Ein Standpunkt, der liegt der Massen zwar nicht anders einzuschlagen. Doch wenn sie nach hinten scheitern, fallen ihnen Beinetz machen. Ich verstehe, dass ihr nur battlen könnt, ein Rappers Competition. Doch muss ein MC merken als Fronten und Dissen. Du willst uns zerlegen, doch trifft dich das Schicksalat wie ein Kickel Shuffle, die drei. Eine war. Wird die Pop zum Schlachter verschlechtert, dann wird er ausgeschlachtet. Bei zu viel Schlachten wird schlechter, was ihr alle außer Acht lässt. Ich schreib nachts nackte Wahrheit, auch wenn ich ne Tracht trage. Schieb wie Rembrandt Nachtwache, die Woche 8 Tage. Also ich am Mikro immer prallte, denn es geht hier nicht um mich, wir sind ein Trio im Verlag. Ja, ja, ja, du wartest hier auf ersten Kuss auf diesen Cerberus, auch wenn ihr keine versteht. Der Phil ist süchtig nach dem Alphabet, denn nicht umsonst kommt für DEF das ABC. Ja, ja, ja, du wartest hier auf ersten Kuss auf diesen Cerberus, auch wenn ihr keine versteht. Dr. GC, die Antwort auf die Frage nach guten Sounds. Es ist der Cerberus, drei Köpfe des Undergrounds. Was geht denn, Partner? Ich wollte nach allen Jahren mal Danke sagen. Hab mir die ganze Nacht Gedanken gemacht, dann hab ich angefangen. Von Anfang an hast du neben mir gestanden, Mann. Und selbst wenn ich allein bin, gehen wir beide seitdem Hand in Hand. Ab und an verzweifle ich, Alter, dann begreif ich nicht, warum ich eigentlich in letzter Zeit nichts auf die Reihe krieg. Doch du begleitest mich, bringst mich sofort ins Gleichgewicht und zeigst mir ohne weiteres, dass nicht alles scheiße ist. Und wenn ich resigniere, bete ich ganz fest zu dir. Ich glaube, manchmal sprechen wir, du weißt, dass ich das jetzt und hier respektiere. In diesem Jahr werde ich es probieren, die letzten vier hattest du ja echt nur Pech und Stress mit mir. Aber ich ändere mich, leb nicht so verschwenderisch. Es geht nicht darum, was du erreichst, nur was für Mensch du bist. Und nein, ich kämpfe nicht für meinen eigenen Vorteil. Denn wenn das Ende kommt, Mann, ist alles vorbei. Danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke. Nur eine kleine Danksagung an meine Eltern für ihre Paarung. Und dafür, dass wir als Familie so gut klarkommen. Und darum gebe ich dicke Props an meinem Papst. Plus viel Liebe noch an Mama. Ich bete für euch nachts. Und wenn sie mich ab und an etwas in die Mangel nahm, glaub ich den Gedankengang im Nachhinein erkannt zu haben. Das gleiche gilt für meinen großen Bruder. Danke, Mann. Selbst wenn ich abhanden kam, warst du meine Landebahn. Ja, der Scharlatan, aka das schwarze Schaf, aka Benny Blanco, aka fast im Arsch. Doch ich würde jederzeit für euch die Fäuste heben und dann für euer Leben durch das Fegefeuer gehen. Denn ich scheiße voll geschehen und weiß, ihr tut es auch. Selbst mit Wut im Bauch seid ihr cool und super drauf. Und wenn ich mal Ruhe brauch, zieh ich bei euch die Schuhe aus. Und dafür bin ich dankbar und immer wieder gut gelaunt. Danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke. An alte Kameraden und alle Kandidaten, die in all den langen Jahren neben mir gestanden haben, ja. An manchen Tagen war ich down und angeschlagen, doch ihr habt mich immer wieder aufgebaut wie Krankenwagen. Dem ganzen Laden wollte ich mal Danke sagen für jeden Samstagabend. Und verdammt, ich kann nicht warten, denn ihr seid mein Panzergraben, holt mich hoch wie Angelhaken. Ich kann nur sagen, dass ihr Bombe seid wie Handgranaten. Und der geht raus an alle City Slicker, Encentant, Pillar Killer und mein Nigger, dritter Ritter. Und an meinen Ticker, dabei gibt er immer weniger. Und Freunde in Amerika, etc., etc. Und ja, im nächsten Jahr knacken wir die Jackpots. Springstoff, BRR, Mann, das wird echt soft. Und jetzt noch ein dickes Dankeschön an Mark, den Flashcore. Und Lugo ist sowas wie mein Bruder, nur mit Dreadlock. Blocks. Danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke. Blanco mit Danke, davor Death Ilm und Mr. Tussaud mit ihrem Track Servus. Außerdem von unserem allseits geschätzten DJ Raiden, Zaunfall mit einer Kleine und Volcanic Man aka Da Volcano. Da Volcano mit keinem Krieg. Hui, das war viel jetzt. Ich muss mich ausholen. Oh, das hatte ich fast vergessen. Ich sollte noch erwähnen, dass ihr mal auf www.devillrcc gehen könntet. Das ist nämlich die Homepage von Death Ill und Mr. Tussaud. Also nochmal, Death Ill, zusammengeschrieben, .rc.cc. Ein Gruß nach Österreich. So, und nun geht's den Radarwana. Eine wichtige Einmeldung vorweg. Achtung, alle Vialen an allen. Sag mal, nochmal. Achtung an allen Filialen des Pay and Spray. Hier wird seit einigen Tagen observiert. Die Polizei schreibt sich die Kennzeichen der Kunden auf. Wer Dreck am Stecken hat, sollte ihn waschen. Außerdem Achtung an alle Schnellfahrer in der Nähe des Hafens, die mit Audi geblitzt Wasserzeug hält. Mich hat's auch vorhin erwischt. So eine Kacke. Kommen wir nun zum Verkehr. Auch, tja, Stau geworden nach drei Inseln. In Portland und Staunton wie immer Stoppverkehr auf dem Stadtring und Jaguar-Unfall vor dem Police Department in Staunton umfahrt den Bereich über. Außergewöhnlich haben wir auch Stau in Shoreside Vale. Nee, warte mal. Die Liberty City News. Powered by the Liberty Tree. Heute alles im Zeichen des W. Noch cool, noch vor dem Ende des Irakkriegs. Neuer Schurkenstaat gefunden. Kurz nach dem Anfang des Endes. Nur die Wurst hat zwei. Und Freiheitsstatue wird abgerissen. Endlich wieder mehr Platz. Heute Morgen gab Außenminister Rambock im Interview mit unserem Sender einige neuen Fakten bekannt. Nächster Schurkenstaat auf die Liste ist nun Deutschland. Na, ihr wisst schon, das Land mit den Fräuleins, Bratwurst und Sauerkraut. Oh, no, what I'm saying? Wirklich beeindruckend übrigens vom Platz 52 auf Platz 1 in den Schurkenstaaten-Charts in nur einem Monat. Respekt! Die Wurst hat zwei Enden und der ICE ist scheiße, denn er sieht beiden Seiten gleich aus. Wie einfallslos. Und man hat herausgefunden, dass die Freiheitsstatue ein Geschenk der Franzosen ist. Das Teil wird nun abgerissen. Wer Interesse an Scheiden hat, meldet sich unter 0800. Ruf nicht an, sonst bist du Staatsfeind. So, das waren die News bei Paper Jam, der Unruhe Show mit dem Unruhert. Und nun hören wir Rap One mit Government Lies. Link den Songtext dazu bitte auf unserer Website www.paperjam.de/vu. Danach Energy Wives mit Illuminati. Not war. What, you were surprised? But government lies, it ain't safe to fly. And other bull crap like that. We write raps to fight back and strike that Patriot Act from putting mic taps on right cast. Who elevating populations through demonstrating ability to participate in debate with the stasis. Current politics on some world domination shit. Preempt abomination shit. Complacent population shit. CIA assassination. Welfare for corporations. Increased incarceration. Minimum wage is insufficient. But they trying to pay us even less in the prisons. Modern day slave trade. If you don't believe me, peep incarceration rates. Now do you feel me? The new workhorse of the labor force is young blacks behind bars where there ain't labor laws. The new plantation, privatized prison corporation, brought to you by universal legislation. Elected representatives always satiate. Emancipate us, placate us, but they really hate us. That's what the bottom dollar said. I heard a trap loud of it. Trying to make a profit off the projects. Consider this mic check a bomb threat. You gotta stop it. Quit holding my niggas as hostage. Why be surprised by these government lies? It's been 400 years and millions of lives. A revolution won't be televised. We coming live, so recognize. Fist in the air and mobilize. Why be surprised by these government lies? It's been 400 years and millions of lives. A revolution won't be televised. We coming live, so recognize. Fist in the air and mobilize. Conspiracy theory, Now God is logic. Now watch as I break down Reaganomics. It was just a plot to keep the haves on top. Propagated by rich lobbyists to block the have-nots with whack jobs, with low pay and no props. Keep us locked up on our block, how with mad cops. Fight back and you might get shot. Step off the track and get sent to the sweatshop. Listen, the real terrorism is the prison. Industrial criminal justice system. Making a mint, niggas don't see a cent. Government pimping us by making us criminals. When we represent, there ain't no more cotton to pick. So they got us locked up in the shit. Helicopter cops watching our kids, dropping our kids, glocking our kids. Cause we be on hip hop, some provocative shit. Why be surprised by these government lies? It's been 400 years and millions of lives. A revolution won't be televised. We coming by, so recognize this thing the air and mobilize. Why be surprised by these government lies? It's been 400 years and millions of lives. A revolution won't be televised. We coming by, so recognize this thing the air and mobilize. Han escuchado. mentiras, ¿dónde andas y caminas? El diablo no quiere a los que confían. ¿Han escuchado del mundo controlado? ¿Han escuchado del mundo controlado? ¿Han escuchado? Zu, wenn ich nach draußen schaue, in das Dämmerlicht erkenne ich, ich selbst trenne mich von euch gelegentlich. Ein unbewusster Zwang, geh lediglich gegen den Strich. Zu viel blendendes Licht, zu viele Rennen zu dicht. Bin ich da was Besonderes, wenn ich weiß, was ich sag? Was bringt am meisten Ertrag? Ich bin doch fleißig und stark, für 630 Mark ist ein Scheißresultat. Wer für Liebe angestellt im Leben als Freizeitpark? Ich seh euch durch mein Fenster an, der Himmel ist bedeckt. Regentropfen an der Scheibe zeigen mich perfekt versteckt. In meinem Traum war weg von ihr, wo ich das da bin. Alle anderen, die Fans und sie flippen aus vor Wahnsinn. Eure Sterne sind nur falsche 50er, ich sag es doch. Strahlen äußerlich, doch innerlich sind sie ein schwarzes Loch. Genauso dunkel, wie die Welt sich leider für mich darstellt. Jeder sucht die große Liebe, Glück, Gesundheit und das Bargeld. Wenn es draußen dunkel wird und hier drinnen scheint das Licht, dann seh ich nicht nur euch, nein, dann sehe ich auch mich. Und erkenne, dass ich eigentlich genauso bin wie ihr. Doch ich bin hier und ihr seid draußen vor der Tür. Wenn es draußen dunkel wird und hier drinnen scheint das Licht, dann seh ich nicht nur euch, nein, dann sehe ich auch mich. Und erkenne, dass ich eigentlich genauso bin wie ihr. Doch ich bin hier und ihr seid draußen vor der Tür. Und ich ertrage kaum die alles entscheidende Frage: Wann sind sie zu Ende, die leidenden Tage, an denen ich klage? Der Schein ist größer als die Quelle, die mich nicht vergessen lässt, was früher war. Heute ist mich innerlich erheben, äußerlich versink ich scheinbar, ertrink ich nicht das Warma. Ich suche permanent den großen Part in diesem Drama. Es gibt Zeiten, da ist mein Kopf schwer und leer wie mein Sparschwein und frisst ein dahin vegetierendes Dasein. Erkenne die eigene Kleinigkeit, die auf der Lauer liegt. Auf Dauer siegt bei mir leider immer noch das Trauerlied. Was ihr könnt, kann ich schon lange, dachte ich, doch das Leben lacht nicht. Viele, ja, es verachtet mich. Freu mich erst, wenn jede Lottozahl mit meinen übereinstimmt. Gib mir einen Drink, wenn die 5 Minuten Ruhe vorbei sind. Halte mir den Spiegel vor, erst wenn ich besoffen bin. Ich sehe meistens weitaus mehr, wenn die Augen geschlossen sind. Wenn es draußen dunkel wird und hier drinnen scheint das Licht, dann sehe ich nicht nur euch, nein, dann sehe ich auch mich. Und erkenne, dass ich eigentlich genauso bin wie ihr. Doch ich bin hier und ihr seid draußen vor der Tür. Wenn es draußen dunkel wird und hier drinnen scheint das Licht, dann sehe ich nicht nur euch, nein, dann sehe ich auch mich. Und erkenne, dass ich eigentlich genauso bin wie ihr. Doch ich bin hier und ihr seid draußen vor der Tür. Ihr wollt nur Hetzen zum Job, versetzt in Schock, mit echt null Bock, vorgesetzt zum Sport. Rappe ich nonstop und dachte lange Zeit, ich überlebe wirklich jeden Sturm. Doch in manchen Phasen komm ich mir nicht größer vor wie ein Regenwurm. Ich seh mich immer deutlicher, das was ich in euch suchte, finde ich nun auch in mir, weshalb ich heute häufig fluche. Natürlich will ich auch die größten Stücke vom verseuchten Kuchen. Doch in dem ganzen Zirkus fehlt was Wichtiges, wie Brei und Nuchen. Kann ich immer auf Vertrauen bauen, muss dir nur ins Auge schauen, will mich nicht nach draußen trauen, denn ich höre den Laut des Grauens. Klar, ich bin genauso schuldig, hab auch Bock mal drauf zu hauen, denn auch ich fress frisches, gemästetes Fleisch vom Maul und Clown, auch wenn ich nicht gesund ausschau. Hab einen festen Unterbau, wenn ihr mit breiten Grinsen im Gesicht hier zu mir runterschaut. Warum zum Teufel sollte ich jetzt schreien und Feste feiern, wenn in der letzten Reihe Ideen am besten gedeihen? Wenn es draußen dunkel wird und hier drinnen scheint das Licht, dann seh ich nicht nur euch, nein, dann sehe ich auch mich. Und erkenne, dass ich eigentlich genauso bin wie ihr. Doch ich bin hier und ihr seid draußen vor der Tür. Wenn es draußen dunkel wird und hier drinnen scheint das Licht, dann seh ich nicht nur euch, nein, dann sehe ich auch mich. Und erkenne, dass ich eigentlich genauso bin wie ihr. Doch ich bin hier und ihr seid draußen vor der Tür. Verstehe mich. Luftum und ihr Track draußen vor der Tür. Ein Track, der ans Herz geht und erinnert an die Nachkriegszeit. Damals 1422 in Hüttenbergen, rechts neben der alten Schranke. Ach ja, Kinder, wie die Zeit vergeht. Naja, kommen wir zu den Ausgetipps für Liberty City. Im 6 Club 7 haben wir Chunky und die Pussycats, die weltbeste paar Liberties, wenn es um gespritzte Schatzenkatz. Scheiße. Gebritzt. Ge. Soll ich mal anfangen? Ja, ich sag mal. Also, im 6 Club 7 haben wir Chunky und die Pussycats, die weltbeste Party-Liberty-Cities, wenn es um gespritzte Katzenscheiße geht. Eintritt ist ab 19 Uhr, los geht's um 22 Uhr. So lange könnt ihr schon mal aufräumen, da liegt noch einiges an Dreck vom letzten Mal rum. In Salvatore's Gentleman Club in Portland geht heute auch wieder einiges. Das Problem, ihr kommt nicht rein. Trotzdem viel Spaß. Ihr wollt was ganz Ausgefallenes erleben? Dann geht doch heute Abend mal zu Bitchin' Dog Pooch, gleich neben Joey's Auto Painting. Da steigt die Party überhaupt ein, sollt ihr neu mal aufgeschlossen gegenüberstehen. Aber das seid ihr ja aufgeschlossen. Was? Auch bei Hundefutter. Keine Angst, das Zeug ist gesund. Und im Liberty Tree Gebäude gibt's heute Nachmittag eine Vorlesung über die Rolle des Ahornsirups in der Gegenwart eines Frechdachses. Check das aus, Partypeople. Und außerdem Sumi und Salvatore von GTA3comic.de veranstalten ein Gewinnspiel, wenn ihr mir eure Ideen für einen neuen Comic vorschlagen sollt. Der Gewinner bekommt eine Fun-CD, was auch immer das ist. Wer die nicht gewinnt, der kann uns auch eine Mail schicken an studiofeedback@yahoo.de und den Stundenplan von Andi gewinnen. Vorausgesetzt, ihr könnt uns folgende Frage beantworten. Wer hat Sex erfunden? Not war. Demonstration gegen den Irakkrieg. Demonstration gegen den Irakkrieg. Demonstration gegen den Irakkrieg. Krieg. Hier spricht der Unrewert. Was ist denn los? Ja, hallo, ne? Ich wollte ja mal so anrufen. Ja, kein Problem. Wie heißt du denn? Ich bin der Manni vom Moped Club Gumbada. Und ist es der Moped Club Gumbada? Wie seid ihr denn auf Paperchain gekommen? Von, haben mir die Kumpels haben mir erzählt, von Paper, Sam und so. Achso, ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die richtige Nummer gewählt habe, und ja, ich gut. Denke mal... Doch, passt schon, ist schon recht. Und dann haben sie mir erzählt, Paper Sam und der Unruhe her und so, und ja. Das ist ganz toll und das ist geil und so. Ja, du, da haben die auch recht. Bei welchen Gelegenheiten erzählt man denn sich sowas im Moped Club Gumba da, der, wie wir jetzt erfahren haben, der Moped Club Gumba da ist. Also, was hast du denn erfahren? Ja, so in der Garage abends mal, oh, wenn Bier und Döll. Wenn ihr was. Naja, auf jeden Fall habe ich gedacht, oder gebt mir das mal mit, höre ich mir das immer an, will ich das immer hören. Na, denk nicht ab, wenn ihr was. Jetzt habe ich mir das mal angehört, hier eure Show da. Hallo? Naja. Na gut, vergessen wir es. Hast du sonst noch was zu sagen, irgendwie? Ja, ihr spielt ja immer nur so Hip-Hop und so, okay. Ne? Immer nur so, und dann mal so ein bisschen Punk, Punk, Reggae auch. Rock, so hier, die Band ohne Anspruch. Ja, die sind geil, oder? Das ist mir alles ein bisschen so anspruchsvoll. Könnt ihr, na, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ihr so viel Publikum habt. Naja, wenn du das sagst, was könnten wir dagegen tun? Ich glaube, wenn ihr da ein bisschen Schlager und ein bisschen so, weiß ich nicht, so Pop und so, ich glaube, da kommt das. Da fahrt ihr besser mit. Aha. Ich glaube, da werden auch mehr Leute auf euch aufmerksam und so. Ich glaube, da könnt ihr also, ne? Aber wie gesagt, so Hip-Hop und so, ne, das ist nix. Das ist nix? Das ist nix. Aha. Da, auch, also ich hab schon gleich zum Kumpels gesagt, ne, das ist nix, so Hip-Hop. Und da haben wir gesagt, ja, Manni, weißt du, das ist so nix, naja. Also sowas, okay, also. Wollte ich nur mal sagen, warum? Ne, ist klar, Kritik gehört auch dazu, ne? Da können wir auch mal was anderes spielen, das wäre immer schön, boah, das ist so Hip-Hop und so. Karl Moik zum Beispiel? Unruheherd, ne? Nee, Karl Moik. Ja gut, der geht ja noch. Aha, mach was anderes. Was sagst du zu Jeans, die keine normalen quadratischen Hosentaschen am Arsch haben? Sind irgendwie kacke, oder? Also da bin ich tolerant bei solchen Leuten. Ich meine, es muss ja auch solche Leute geben. Na gut, hast du auch wieder recht. Na gut, auf jeden Fall, ne, macht mal nicht weiter so. Okay, Boss. Macht mal ein bisschen andere Musik und der Unruheherd ein bisschen anderes Zeug reden. Und ich werde es mal ausrichten. Was soll er genau machen? Ein bisschen Lustiges und so. Machen, ne? Aha, so klar. Naja, und es war schon. Geht mal um die Ecke und tritt auf den Keks. Ne, mach ja. Marco. Ja? Okay, also. Gut. Ja. Tschüssi. Ja. Nun gut, ein wunderbarer Anrufer. Ein Gruß geht raus an den Moped Club Gumba da. Und ihr hört jetzt Musik bei Paper Jam. Ruft uns an 012 12 5 419 54 117. selbst gehen. Gestern bis elf, ich aus dem Haus gegangen, weil ich wollte mir was kaufen und schon, was war denn das nochmal? Übrigens, der Tim hat angerufen, der wollte irgendwas, was, also jedenfalls, war ich lang gelaufen, durch, Ey, Jesse, girl, sag dir eins, ne? Ich fick dich, Mann. Ey, du Sau. Ich hab dir schon mal gesagt, ne? Und gehst da rüber. Und gleich bist du rübergegangen. Aber was bist du? Du bist nicht mehr zurückgekommen, gell? Du läufst einfach rüber zum Arschloch da. Und lässt mich im Stich, oder wie? Du scheiß Hure. Sag mal, wie kann man nicht so eine Scheiße am Stück verzopfen, ne? Seid ihr Ausländer, oder was? Hey, du. Bist du öfter hier? Hey, du Sturtenbacke! Hey, ho, Hip-Hop in the house, alte alle real? All the bitches say ho, ho, yeah, cool. Guten Tag, ich habe jetzt mich dazu durchgerungen, mal bei Ihnen anzurufen. Ich hoffe, das kann ein vernünftiges Gespräch geben. Ich glaube, hier muss mal echt von Ihrem Sender berechtigte Kritik geübt werden, da anscheinend kein anderer genug Mumm in den Knochen hat. Dies zu tun, werde ich diese Rolle jetzt übernehmen. Ich möchte mich keinesfalls in den Vordergrund stellen, nur einer muss es ja tun. Ich als Familienoberhaupt sehe leider mit an, muss leider mit ansehen, ich korrigiere mich, dass mehrere Familienmitglieder ihrer Show verfallen sind. Als Beispiel wären hier anzuführen meine zwei Kinder, Julietta und Markus, die anscheinend eine Art Genuss verspüren, wenn sie ihre Show konsumieren. Ich kann das nicht gutheißen, denn was sie tun, ist hemmungsloser Schmerz. Früher war alles besser. Nur Paper Jam war schon immer scheiße. Guten Abend, meine sehr geehrte Hörerschaft. Willkommen bei Paar per Jam, der Unruhe Rundfunksendung beim übergroßesten Rundfunk Deutschland. Am Aufzeichnungsgerät sitzt der Unruhe Herd und spricht zu Ihnen. Kommen wir nun zu den ersten Künstlern dieser Sendung, die Musikergruppierung mit dem ungewöhnlichen Namen Band ohne Anspruch mit ihrem Titel Schön, dass es dich gibt. Ich hab noch nie erlebt, dass mich jemand so gut versteht. Ich fühl mich gut in deiner Nähe und find es schade, wenn du gehst. Ich denk an dich, wenn du nicht da bist. Träum von dir, wenn ich mal schlafe. Für mich gibt's nur eine Frage, wann darf ich dich wiedersehen? Ich kann nichts dagegen machen, kann nichts essen und nicht schlafen. Hab nur noch dich in meinen Gedanken und vielleicht bin ich verliebt. Kann mit dir reden, mit dir lachen. Ich würd gern täglich bei dir schlafen. Hier Frühstück machen und Tüten paffen, denn es ist schön, schön, dass es dich gibt. Schön. Und vielleicht bin ich verliebt. Kann mit dir reden, mit dir lachen. Ich würd gern täglich bei dir. Schlaf, hier Frühstück machen und Tüten paffen, denn es ist schön, schön, dass es dir geht. Schön. Schön, dass es sich gibt. Diesen Satz gebe ich gleich dann weiter an. Ach ja, du weißt, wer gemeint ist. Ja, Grüße genau. Los geht's. Grüße gehen raus an alle, die Liberty City rumtreiben, durch Wild City cruisen, sich in der Weltstadt vergnügen und natürlich auch ein Gruß an alle, die ab jetzt Freedom Fries essen. Gute Besserung. Grüße gehen raus an meine Leute in Heidelberg, Speyer, Mannheim, Neudesheim, Oftersheim, Schwetzingen, Weinheim. Habe ich gerade Mannheim vergessen? Ich weiß gar nicht genau. Ich sag mal Mannheim nochmal. Weinheim, Glanstadt, Weberbach, Willersfeld und ganz wichtig, Hockenheim. Ein Gruß geht nach Hannover zu Hardshell Radio, der Website auf einmal ganz anders aussieht. Zur PC Action Crew, an Ahmed und wie immer. Ein Gruß an alle Frauen da draußen. Danke, dass es euch gibt. Und natürlich auch sowas von Danke an diese eine Frau da draußen. Das glaubt ihr gar nicht. Ich will Danke. Danke an alle Mailschreiber, Anrufer und Gästebuch Paul Müller. Wir wollen noch mehr. Also los, schreiben an studiofeedback@yahoo.de oder in unser Gästebuch auf www.paperjam.tv oder anrufen oder faxen. Beides an diese Nummer 01212 5419 54 170. Ich wiederhole es nochmal. So, schlucken. Ich wiederhole es nochmal. Also 01212 5419 54 170. Ein Gruß an die Charaden und Major Payne, auch wenn sie eine feindliche Übernahme vorbereiten, kein Problem. Ein Gruß geht an Slowmo, unsere verfressene faule Studiokatze, also in etwa ich nur mit 4 Beinen statt 3. Außerdem solltet ihr euch auf jeden Fall Folgendes merken. Scheißt auf alle, die eure Kreativität blockieren wollen. Scheißt auf alle, die eure Träume schlecht machen. Und scheißt auf alle, die euch nach Schulabschlüssen bewerten. Auf solche Leute kann man verzichten. Falls jemand von euch Musik macht und auch bei uns gespielt werden will, meldet euch. Egal welche Musikrichtung, wir hören es uns an. Und dann folgt die Entscheidung, die euer Leben verändern kann. Jo, schreibt uns an studiofeedback@yahoo.de. Letztes Mal ist mir ein riesengroßer Fauxpas, scheiße französische Aussprache, ein riesengroßer Fauxpas unterlaufen. Ich habe im Auftrag unseres Hörers Robert eine gewisse Lisa gegrüßt. Dumm nur, dass die gute Frau Luisa heißt. Tja. Zwei Menschen fanden auf dieser Welt zusammen. Alles schien perfekt. Doch dann. Wunsch unseres Servers, Robert, ein Gruß an Lisa. Robert hat dich ganz doll lieb. Liebe Luisa, lieber Robert, es tut uns leid. Hiermit möchten wir uns entschuldigen. Da-dam-dam, Luisa. Jetzt singe für dich, ist das nicht wunderbar? Di di da da dum dum dum. Na, das ist doch mal eine Überraschung. Di di di di chi chi. Robert hat dich so doll lieb wie sonst noch nie. Mandel, la la la la. Bleib schön glücklich, hört uns weiter, ist ja sonst keiner da. Meisterwerk. Nun ja, das war's. Paper Jam 9 ist zu Ende. Zum Aufhören jetzt wieder was vom Wüstenplanet, nämlich den Track Gezeiten. Viel Spaß am Hören, bleibt uns treu und make love, not war. Macht auch mehr Spaß, echt Georgie. Am Mike bei der Unruhe, das war Paper Jam, die Unruhe Show vom Unruhe Network. Checkt mal unruhe.evu, www.unruhe.evu. Für unsere anderen Seiten nur News aus Network. Macht's gut, bis bald. Hier ist der Wüstenplanet mit Gezeiten.